Andacht am 28.07.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Hingabe, Glaube, Gehorsam. Worüber reden wir heute, Daniel? Das ist deine Andacht, Reinhard. Ah, es ist meine Andacht, okay. Ich rede über das, worüber Jesus heute mit mir gesprochen hat. Heute früh saß ich auf meinem Lieblingsplatz, auf meinem Stuhl hier. Ich las in der Bibel eine Passage, die die meisten Christen kennen. Ich las ein Stück Text, den nur wenige Christen kennen. Wie macht das Sinn? Die Passage kennen viele Christen und doch nur wenige? Im Griechischen gibt es verschiedene Worte für Wissen. Ein Wort meint das mentale Wissen. Das bedeutet, ich habe etwas gehört oder gelernt, ich kenne es. Der biblische Gedanke von Wissen aber ist nicht, dass man eine Bibelstelle zitieren kann. So sollten Christen nicht leben. Biblisch bedeutet Wissen erfahren. Viele Christen kennen diese Worte, die ich heute vorlesen möchte, wenn sie schon einige Zeit Christen sind. Sie wissen häufig auch, wo es steht, aber sie kennen diese Bibelstelle nicht mit ihrer Erfahrung. Das Christenleben ist ein Leben der Erfahrung, nicht des Wissens. Je länger du Christ bist, desto mehr Erfahrungen mit Jesus solltest du gemacht haben. Ich kenne leider viele Christen, die so viel Wissen haben, aber nichts mit Jesus erleben. Wenn ich zum Beispiel frage, ob sie Johannes 12 in ihrem Leben erfahren haben, bekomme ich zur Antwort, nein. Wir leben ein Christenleben, in dem es um Wissen und um Routinen geht. Viele Menschen wenden sich deshalb wieder ab vom christlichen Leben oder sie führen ein sehr religiöses Leben, in dem sie jeden Tag das gleiche Gebet beten. Wir können gar nicht erahnen, was dieses Verhalten in unseren Herzen anrichtet. Clayton und ich waren kürzlich im Urlaub am Strand. Wir suchten ein Restaurant. Im Zentrum dieser Stadt ist eine große Marienstatue mit einem kleinen Zaun rundherum. Zwei Leute mit Rosenkränzen standen davor und beteten. Wir gingen vorbei und Clayton schüttelte den Kopf und fand diese Art zu beten ziemlich lustig. Ich dachte dann darüber nach. Wir urteilen schnell über die katholische Kirche und das Ave Maria und so fort. Aber wenn wir überlegen, sehen wir, dass viele Christen nicht viel anderes tun. Es schaut nur anders aus. Sie beten keinen Rosenkranz oder keine Allerheiligenlitanei. Aber sie beten immer das gleiche Gebet, jeden Tag. Wenn das christliche Leben kein Erfahrungsleben ist, verschließt man irgendwann das Herz oder geht weg vom Glauben. Ich sehe Menschen dieser zwei Kategorien auf der ganzen Welt. Aber ich sehe auf dieser Erde auch eine Veränderung. Ich habe diese Veränderung schon seit Jahrzehnten im Geist gesehen. Doch jetzt wird sie wahr. So viele Menschen, die mit einer religiösen Routine gelebt haben, wachen auf zu der Wahrheit, dass wir Jesus in unserem täglichen Leben erfahren können. Schon allein all die Rückmeldungen aus dem Mentoring bringen mich zu Freudentränen. Im Mentoring sind Menschen aus 6 Kontinenten. Die Menschen entdecken, dass wir das Leben Jesu erfahren können. Sie erleben Wunder und Zeichen, eine wahre Beziehung zu Jesus und Heilungen. Und wenn sie etwas davon geschmeckt haben, werden sie so hungrig, dass sie alles erleben wollen. Heute früh meditierte ich über diese Bibelpassage und betete darüber. Viele Leute kennen den Bibeltext und kennen ihn doch nicht. Die Christen sollten hungrig danach sein, das zu erleben. Und ich hoffe wirklich, dass ihr Leute so hungrig und sehnsüchtig werdet, dass ihr das auch haben wollt. Schaut, In Kolosser 1, 27, ich lese das wieder aus der Passion-Bibel. In euch lebt der Christus, der euch überflutet mit der Erwartung der Herrlichkeit. Dieses Geheimnis Christi, das in uns verborgen ist, wird zu einer himmlischen Schatztruhe der Hoffnung, die gefüllt ist mit den Reichtümern der Herrlichkeit für seine Leute. Und Gott möchte, dass jeder davon weiß. Die unglaubliche Wahrheit ist, Christus lebt nicht mehr weit weg. Er lebt in uns. Das bedeutet, man muss keine schöne Atmosphäre mehr schaffen, damit er kommen mag. Er lebt in uns. Das müssen wir ergreifen, zu unserer Erfahrung machen. Ich erinnere mich an so vieles. Zum Beispiel betete ich vor Veranstaltungen oder Predigten immer, Herr, hilf mir. Doch Gott sagte, Reinhard, das ist kein gutes Gebet. Ich fragte, warum nicht? Ich möchte doch wirklich, dass du mir hilfst. Der Herr antwortete mir, wenn du betest, Gott, hilf mir, dann hilfst du mir, dass ich dir helfe. Das ist Unfug. Bete lieber, Gott, benutze mich. Wenn ich mich benutzen lasse, dann kann er meinen Mund zum Sprechen verwenden. Dann kann er durch meinen Körper handeln. Dann kann er mit meinen Armen Hände auflegen. Es ist unmöglich, nichts zu erfahren mit Jesus. Du musst nur lernen, auf ihn zu hören. Oh Gott, ich kämpfe mit deiner Hilfe gegen die Sünde. Wie funktioniert das? Nicht gut. Denn selbst zu kämpfen führt abwechselnd zum Fortschritt und zum Rückschritt, zum Erfolg und zum Misserfolg. Und Menschen, die nicht viel eigene Stärke haben, erleben dann kein Gelingen. Das ist schrecklich, dieses Christentum. Menschen mit einem starken Willen geht es dabei besser als Menschen, die aus einem zerstörten Hintergrund kommen, die vielleicht einen Vater voller Hass hatten, der sie geschlagen hat. Sie fühlten sich immer ungeliebt. Solche Leute müssen sich zwingen, Gott dazu zu bewegen, dass er ihnen hilft. Und jede Anstrengung, einen Sieg zu erringen, ist unendlich mühsam. Ich möchte nicht mehr in solch ein Leben zurückkehren. Niemals. Ich habe darin gelebt und war sehr religiös. Ich führe ein sehr einfaches Leben und das werde ich auch weiterhin tun. Jemand wohnt in mir. Er besitzt Liebe und Großzügigkeit wie sonst niemand. Er ist unendlich freundlich und gütig. Dieser jemand möchte sich durch mich ausdrücken. Und ich möchte lernen, immer mehr zuzulassen, dass er sich durch mich ausdrücken kann. In euch lebt der Christus. Wenn der Christus leben darf in uns, ist unser Herz ununterbrochen gefüllt mit der Erwartung der Herrlichkeit. Als der Herr mir das im Geist zeigte, war das so wunderbar. Gottes Herrlichkeit ist seine Güte. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er wird uns erfüllen mit einer Erwartung der Güte Gottes. Wenn nicht ich für Christus lebe, sondern er sich durch mich ausdrücken darf, wird mein Herz überfließen mit allem, was die Güte Gottes für mich vorbereitet hat. Dann bin ich nicht gestresst, dann erleide ich kein Burnout, dann bin ich weder traurig noch enttäuscht. Wenn ich durch schwierige Situationen gehe, muss ich nicht Christus bitten, zu kommen, um meine Probleme zu lösen. Ich brauche nur mein Herz zur Ruhe bringen und mich mit Jesus in mir verbinden. Wenn ich nicht so lebe mit Christus in mir, führe ich ein Leben mit viel Stress. Hört auf, im Äußeren zu leben. Noch eine Prophetie, noch ein guter Prediger und so weiter. Das ist Stress. Jesus lebt in dir. Vom Moment deines Aufwachens bis zu dem Augenblick, wo du wieder einschläfst, ruft dich Jesus in dir. Ich bin da. Hörst du mich? Wirst du auf mich hören? Wir sind es gewohnt, so viel für Gott zu tun, aber nicht ihn wirken zu lassen. Was ist ein siegreiches Leben als Christ? Jesus hätte kommen und sagen können, werde Christ, glaube, dass ich alle Sünden getragen habe und jetzt lebe ein gutes Leben als Christ. Mach ja alles richtig. Es gibt Menschen, die denken, das Christenleben so geht. Deshalb sind so viele Christen so erschöpft. Wenn wir lernen, ihn durch uns wirken zu lassen, ändert sich alles. Ich zeige euch, wie das praktisch umzusetzen ist. Doch erst lesen wir den Vers zu Ende. Dieses Geheimnis, das Christus in uns verborgen ist, wird zu einer himmlischen Schatztruhe der Hoffnung, die gefüllt ist mit den Reichtümern der Herrlichkeit für seine Leute. Und Gott möchte, dass jeder davon weiß. Gott möchte, dass alle seine Kinder wissen, dass Christus in ihnen lebt. Ich habe das so oft gehört. Reinhard, es ist so schön, bei dir zu sein und deine Gegenwart zu genießen. Du bist ein guter Mensch. Wenn Jesus aus meinem Leben weg wäre, würdest du es keine Stunde mit mir aushalten. Im Natürlichen bin ich ein schrecklicher Mann. Ich war ein junger Mann voller Hass, ausgelöst durch den sexuellen Missbrauch, den ich erlitten habe. Nur wenn Jesus in mir ist, kann ich ein angenehmer Zeitgenosse sein. Jesus wohnt in mir. Ich verstehe schon, was die Leute mir sagen wollen, aber sie verstehen mich nicht. Wenn ich nicht Jesus durch mich fließen ließe, wäre ich kein netter Mensch. Andere Leute vielleicht schon, ich nicht. Ich war so ein wütender junger Mann, ich war voller Hass. Dass ich wegen eines Mordes nicht ins Gefängnis ging, war ein Wunder. Ich hätte beinahe einen Mann getötet, doch andere haben mich davon abgehalten. Mein Herz war so zerstört. Jesus lebt in mir und liebt mich. Denk darüber nach. Wie geht das praktisch, dass Jesus, der in mir lebt, durch mich lebt? Der erste Punkt ist einfach. Hingabe. Ich mache das jeden Morgen. Jesus, hier bin ich, ich gebe mich dir hin. Mach heute durch mich, was du möchtest. Ich möchte heute früh kein Live machen. Aber ich bin glücklich, wenn du meinen Körper benutzt und durch mich heute ein Live machst. Jesus, ich mag heute Brasilien Kids Care nicht leiten. Aber wenn du es durch mich tust, ist es gut. Das zweite steht in Johannes 15,4. Ich lese es aus der Passion-Übersetzung vor. Ihr müsst in Lebenseinheit mit mir bleiben, weil ich auch in Lebenseinheit mit euch bleibe. Denn so wie ein Zweig, der vom Weinstock abgetrennt wird, keine Frucht bringen wird, so wird euer Leben fruchtlos sein, wenn ihr euer Leben nicht eng verbunden mit mir lebt. Und in Vers 5 steht, ich bin der sprießende Weinstock. Wer? Jesus. Nicht wir müssen fruchtbar sein, Jesus ist fruchtbar. Ich kenne einen Mann, den ich mittlerweile einige Zeit lang nicht mehr gesehen habe. Ich war früher oft bei ihm, habe Konferenzen und Seminare bei ihm abgehalten. Er war der Leiter eines Pastorennetzwerks. Jesus war nicht fruchtbar durch ihn. Er benutzte seine natürliche Weisheit, sein persönliches Wissen und seine eigenen Fähigkeiten, um seine Kirche wachsen zu lassen. Wenn er irgendwo hinkam, wuchs die Kirche. Wenn er ging, fiel alles zusammen. Jeder applaudierte dieser Person. Ich glaube, dass Gott einen wunderbaren Plan für ihn hatte, sicher. Aber der Aspekt, dass er nicht in Christus fruchtbar war, sondern nur als Person, gibt mir zu denken. Deshalb wurde ich früher richtig ärgerlich, wenn die Menschen mir zujubelten, wenn ich irgendwo hinkam. Ich habe die Leute dafür getadelt. Bitte versteht mich recht. Ich möchte einfach kein Lob an mich reißen, das doch Jesus gehört. Mittlerweile sage ich nur noch Danke, aber im Herzen sage ich, Jesus, das Lob gehört nicht mir, sondern dir. Lob ist wie Rauch. Ich würde es nicht wagen, das Lob anzunehmen, das die Leute mir geben. Ich gebe es immer weiter an Jesus. In Lebenseinheit mit ihm, sagt Jesus, können wir fruchtbar sein. Getrennt von ihm können wir keine Frucht bringen. Jesus sagt, ich lege keinen Wert darauf, was du aus deiner Kraft geschafft hast. Mir ist nur das wichtig, was ich gewirkt habe. Ich habe gelernt, dass es so einfach ist. Ich brauche nicht die Probleme anschauen, sondern ich schaue nach innen in mein Herz und sage, Jesus, du bist da. Du wirst dich durch mich ausdrücken und siegen. Also, erstens, Hingabe. Sei nicht der Superheld. Hör auf, eine Person zu sein, die es selbst schafft. Und zweitens, lass ihn wirken durch dich. Ich habe mich heute mit einer Person unterhalten. Sie war jetzt 2 Wochen im Urlaub und verbrachte einfach nur Zeit mit Jesus. Ich fragte die Person, wie war es? Die Antwort war, es war die schwierigste Zeit meines Lebens. Ich fühlte mich so allein. Niemand sprach zu mir. Ich hatte keine Arbeit etc. Ich antwortete, ich würde am liebsten ein ganzes Jahr auf einer einsamen Insel verbringen, nur mit meiner Bibel und Jesus und ich und mein Notebett zum Aufschreiben, nichts anderes. Ich wäre der glücklichste Mensch. Wenn du gelernt hast, dich mit Jesus zu vereinen, wirst du es genießen. Wir finden Jesus so oft nicht. Warum ist das so? Wir finden den Jesus außerhalb von uns nicht, weil wir den Jesus in uns nicht suchen. Wir bitten, komm, komm, Jesus. Wir wollen ihn immer außerhalb von uns erleben. Er sagt dir doch, komm in deine Herzenszone und verbinde dich mit mir. Er ist schon da. Du kannst den größten Blödsinn deines Lebens machen. Jesus wird dich nicht verlassen. In Epheser 3,17 steht, indem ihr euren Glauben beständig anwendet, wird das Leben Jesu tief in euch freigesetzt und der Ruheplatz seiner Liebe wird die wirkliche Quelle und die wahre Wurzel eures Lebens werden. Tief in euch bedeutet eigentlich in euren Herzen. Die meisten Christen denken, Jesus sei im Geist, aber er ist im Herzen. Wenn das griechische Wort vom Herz spricht, ist tatsächlich das physische Herz gemeint. Wo ist Jesus? In deinem Herzen. Womit kannst du dich verbinden, um fruchtbar zu sein? Mit deinem Herzen. Weil wir nicht gelernt haben, uns mit Jesus in unserem Herzen zu verbinden, können wir ihn nicht durch uns ausdrücken. Und nur wenn wir lernen, aus unseren Herzen zu leben, können wir auch Jesus erleben. Immer wenn wir wollen, können wir uns verbinden mit dem siegreichen, wunderbaren Jesus in uns. Also, das erste ist Hingabe, das zweite ist Glauben, das dritte ist, den Glauben beständig anzuwenden, dann wird das Leben Jesu tief in uns freigesetzt. Du kannst nicht einfach glauben, Jesus ist mein Erlöser, jetzt bin ich gerettet, fertig. Die Bibel sagt, beständig anwenden. Also sag Danke, Danke, Danke. Ihr sollt nicht versuchen, sondern handeln. Aber ich versuche jeden Tag mindestens 3 Stunden mit Jesus zu verbringen. Gestern habe ich verschlafen. Ich bin erst um 6.40 Uhr aufgewacht. Ich schaute auf meine Uhr. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Ich muss schnell aufstehen. Es ist zu spät für alles. Dann sagte Jesus gleich: Reinhard, ich wollte dich nicht wecken. Du brauchtest die Erholung. Sonst weckt er mich auf. So dankte ich ihm für die Erholung, die er mir gegeben hatte. Ihr braucht euch keine 3 Stunden Zeit mit Jesus zu nehmen. Ich will das einfach gern so. Diese 3 Stunden, ich brauche 2 Stunden dafür, mich mit ihm zu verbinden. Ich schließe die Augen, ich bin im Herzen mit ihm verbunden und die Zeit verfliegt nur so. Ich stelle mir immer meinen Wecker, damit ich die Zeit fürs Live nicht übersehe. Das ist der einzige Anlass, für den ich mir einen Wecker stelle. Er klingelt 15 Minuten vor dem Live, dann gehe ich dorthin. Wenn ihr beständig in Verbindung mit Jesus bleibt, werdet ihr ihn in eurem Leben erfahren. Stellt ihm keine schnellen Fragen, sondern dankt ihm einfach. Dankt ihm dafür, dass er in uns ist, dass er uns so liebt, dass er sich durch uns ausdrückt. Ich habe die Augen zu und danke Jesus, wie wunderbar er ist. Und schon sind 2 Stunden rum. Dann frage ich ihn, was ich in der Bibel lesen soll. Ich warte. Ich lasse mich von ihm auf diese Reise mitnehmen. Hört mir zu, er ist der Fruchtbare. Er muss mich dorthin mitnehmen, wo er mich haben will. Nicht umgekehrt. Ihr müsst euren Glauben beständig anwenden. Wenn ihr das tut, wird das Leben Christi tief in euch freigesetzt. Dann wird der Ruheplatz seiner bedingungslosen Liebe zur wirklichen Quelle und zur wahren Wurzel eures Lebens werden. Mein Erholungsplatz in mir ist bei ihm. Im Glauben muss ich Jesus sagen, dass es so gut ist, dass er mich liebt und in mir lebt. Seine Liebe, davon trinken jeden Tag und dann verfliegt die Zeit. Anbetungszeit ist nichts, was ich tun muss. Ich möchte diese Zeit nie mehr missen. Ich war 12 Tage im Urlaub mit meinem besten Freund. Wir fuhren mit der Harley quer durch Italien. Mein Freund lebt in Österreich. Ich bin hier in Brasilien. Wir sehen uns so selten. Am Abend, wenn wir essen gingen, wollten wir einfach beisammensitzen. Wir aßen ein paar Snacks und tranken Bier mit Limonade oder einen guten Wein. Selbst wenn wir müde waren und früh ins Bett gehen wollten, gingen wir nicht vor 1 Uhr morgens ins Bett. Ich war immer spätestens um 4 wieder wach. Ich wollte mich immer mit Jesus verbinden, mit dem, der in mir lebt, der sich durch mich ausdrückt. Ich kenne das geheime Leben, das er durch mich lebt, Christus, der die himmlische Schatztruhe der Hoffnung gefüllt mit den Reichtümern der Herrlichkeit ist. Jesus sagt, du wirst nie fruchtbar sein, ich bin der fruchtbare Zweig. Gott erwartet nicht, dass du fruchtbar bist. Gott möchte, dass du am fruchtbaren Zweig hängst. Dieser Zweig ist er und er bringt durch dich Frucht. Römer 11, 36. Von ihm, durch ihn und zu ihm hin ist alles. Frage dich, ist er großzügig durch mich? Liebt er durch mich? Ist er da durch mich? Er ist der eine, der in mir ist und sich durch mich ausdrückt. Du musst dich hingeben, hör auf, 1 Million Dinge zu tun. Sag, hier bin ich, hier ist mein Mund, rede durch mich. Hier ist meine Hand, handle durch mich. Hier ist mein Körper, geh wohin du willst, Jesus. Hier ist mein Geldbeutel, ich gebe mich dir ganz hin. Dann sag, Jesus, ich danke dir und verbinde dich mit ihm in deinem Herzen. Bleib ruhig sitzen und genieße seine Liebe in deinem Herzen. Als ich das begriff und sah, wie religiös mein Lebensstil war, fühlte ich mich so falsch. Ich hatte eine Gebetsliste, die ich täglich dreimal betete. Darauf standen 30 Gebetspunkte, auch Bibelverse. Ich war sehr gewissenhaft. Ich konnte nie etwas abstreichen von meiner Liste, weil Gott auf nichts antwortete. Aber ich machte immer weiter, bis ich kapierte, dass diese Gebetsform nur aus Phrasen bestand und das Leben mit ihm auch sein Leben durch mich ist. Ich muss in meiner Vorstellung, das ist in meinem Herzen, sehen. Jesus ist da, in mir und freut sich, wenn ich auf ihn reagiere. So sollte es sein. Mein einfacher Glaube wird beständig angewendet, weil er in meinem Herzen ist und sich durch mich ausdrückt. Er liebt es, in dir zu sein und sich durch dich auszudrücken. Wie geht das praktisch? Schau, da ist in dir eine sanfte Stimme, die sagt: Gib dieser Person 1.000 Euro. Da gibt es einen Moment, wo wir beginnen zu rationalisieren und zu fragen, ob das wirklich Jesus war. Das tun wir nicht. Das ist Hingabe, beständiger, anhaltender Glaube, keine Bitten. Und dann sagst du: Jesus, drücke dich durch mich aus. Danke, dass du das tust. Das ist Gehorsam. Ich darf das erzählen, ohne Daniel vorher zu fragen. Wir sind so miteinander verbunden, das könnte ich auch von mir berichten. Daniel erzählte mir kürzlich: Soll ich einer bestimmten Person eine bestimmte Summe geben? Das ist ein Opfer für mich, denn ich spare mein Geld für die Hochzeit. Er will verantwortlich mit seinem Geld umgehen. Doch dann sagte er: Als der Herr das zu mir sagte, war es ein Opfer, aber ich gehorchte sehr schnell. Das müssen wir lernen, schnell zu reagieren und zu gehorchen. Also nochmal. Erst brauchst du Hingabe. Dann verbindest du dich im Glauben, im Herzen mit Jesus. Du trinkst seine Liebe, du lässt Bilder von Jesus, der dich so sehr liebt, in deinem Herz entstehen. Und dann sagst du: Jesus, ich möchte dir rasch gehorchen. Wenn du es mal nicht getan hast, sag einfach Entschuldigung. Schneller Gehorsam bringt Dinge in die Erfahrung. Bei mir gehen die Dinge so schnell, dass die Leute meinen, das sei falsch. Ich gehorche lieber schnell und mache Fehler, als dass ich Jesus versäume. Ich sage sehr schnell in jedem Bereich meines Lebens: Okay, Jesus. Als wir beschlossen, zu meinem besten Freund aus Amerika zu fliegen, der durch diese Krise mit dem Krebs ging, ich hatte den Impuls, zu ihm zu reisen, also flog ich zu ihm, ohne weiter darüber nachzudenken. Menschlich gedacht ist das verrückt. Ich sagte meine Waisenhausbesuche ab, ich verschob wichtige Termine. Aber ich habe gelernt, nicht zu rationalisieren, nicht über Konsequenzen nachzudenken, sondern einfach zu handeln. Ich folge meinem Bauchgefühl. Wir flogen hin und es war so richtig. Ich muss sagen, wie Jesus sich dort durch Debbie und mich ausdrückte, das war surreal. Also, gebt euch hin. Glaubt nicht, dass er außerhalb von euch ist oder nur in eurem Pastor. Verbindet euch mit dem Glauben in eurem Herzen. Geht auf diese Reise. Und wenn er etwas durch euch tun will, dann tut es. Seid gehorsam. Wenn Jesus zu mir sagt: Hör mit dem auf, was du tust, und schicke jemanden eine Nachricht, ich tue es. Ich muss keiner Person gefallen. Ich darf Nein sagen. Nein ist ein sehr gutes Wort. Wenn es Jesus ist, der zu mir redet, sage ich Ja. Es ist sehr einfach. Das Leben mit Jesus ist sehr einfach. Religion ist sehr kompliziert. Ich umarme diese Person, die Jesus mir aufzeigt. Ich lege jemandem meine Hände auf, wenn Jesus das möchte. Ich gebe das Geld weg, das ich beiseite gelegt habe. Ich gehorche sehr rasch. Ich habe gelernt, aus meinem Herzen zu leben. Ich werde nie mehr in die Religion zurückgehen. Ich möchte nicht mehr so denken. Das ist hart, ich weiß. Aber das Leben mit Jesus ist wunderbar. Wenn du diesen Lebensstil lebst in Einheit mit Jesus, mit dem Meister, dann lernst du ihn immer besser kennen. Jetzt erkennen wir Stückwerk, dann aber werden wir ihn ganz sehen. Du wirst im Himmel so weitermachen, wie du auf der Erde aufgehört hast. Lebe dein Leben in Jesus, egal was irgendjemand sagt. Jeden Tag fragen mich Leute, mein Pastor sagte, meine Kirche meint, Reinhard, was denkst du darüber? Wenn ihr lernt, aus Jesus in euch zu leben, braucht ihr diese Fragen nicht mehr zu stellen, sie erübrigen sich. Ihr könnt ganz ruhig Nein sagen. Viele Christen wissen nicht, dass der wahre Hirte innen in ihren Herzen wohnt. Folgt dem Hirten in eurem Herzen, dem einzigen Hirten für die Schafe. Lernt zu leben wie er. Macht heute das, ruft aus eurem tiefsten Herzen heraus. Jesus, das ist das einzige Leben, das Sinn macht und das ich leben möchte. Bitte, Heiliger Geist, lehre mich, solch ein Leben zu leben. Lasst zu, dass Jesus in euch sich durch euch ausdrückt. Tut es nicht für ihn. Wenn ihr Fehler macht, ist das nicht schlimm für ihn. Er freut sich, wenn ihr ihn bittet, sich durch euch auszudrücken. Danke fürs Zuhören.